Immer am Donnerstag kommen neue Filme ins Kino. Über zwei Neuheiten will ich nun mit unserer Filmkritikerin Anke Lewicke sprechen. Beginnen wir, Frau Lewicke, mit Alles, was wir geben mussten von Mark Romanek. Der Film basiert auf einem Bestseller von Kazuo Ishiguro. Alles, was wir geben mussten, der Titel klingt so, als gehe es so um Hochleistungssportler, um Menschen, die mit vollem Einsatz etwas leisten müssen. Was müssen denn die Helden dieses Films leisten? Ja, Hochleistungssport ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht würde hier eher passen Hochleistungsgezüchtet. Und zwar müssen diese meist sehr jugendlichen Helden in diesem Film tatsächlich alles geben oder besser hergeben. Sie sind nämlich Klone und eigentlich nur gezüchtet als Ersatzteillager. Also wenn jemand krank wird, müssen sie ihre Organe hergeben. Und ich darf diesen Plot direkt eigentlich auch so verraten, weil der Film das auch macht. Und er zieht eigentlich eher seinen Reiz daraus, dass es eine Science-Fiction-Geschichte ist, die aber nicht in einer futuristischen Umgebung spielt, sondern man hat eher so das Gefühl, sich im England der 70er Jahre wiederzufinden, in einem Internat. Und die Darsteller haben auch all diese Schuluniformen an. Und das bringt sie uns eigentlich dann auch näher. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass man eigentlich diese Außenwelt gar nicht mitbekommt. Also man weiß gar nicht, was ist das für eine bedrohliche Welt, die Menschen züchtet. Und dadurch, dass man nichts weiter erfährt, wird sie natürlich noch schrecklicher. Und man kann sich das alles so ein bisschen selbst ausmalen. Die Vorlage von Kazuo Ishiguro, die ist ja eher nüchtern gehalten. Versucht der Film auch diesen Tonfall irgendwie mitzutransportieren? Ja, und das auf alle Fälle. Und er verzichtet Gott sei Dank auch auf so Schock- und Spannungsmomente. Also es geht jetzt nicht darum, dass man hier Jugendliche dabei verfolgen kann, wie sie ausbrechen wollen, sondern sie geben sich schon mehr oder weniger ihrem Schicksal. Leider kommt doch dann so ein bisschen Langeweile mal rein, weil dann doch die Inszenierung nicht subtil genug ist. Also man hat sich an diesen entsättigten Farben dann doch auch irgendwann satt gesehen und man versteht auch dieses verlangsamte Konzept. Also dann wird das doch mühselig, dass alles immer so in der Zeitlupe stattfindet und es läuft dann alles auch auf eine Liebesgeschichte heraus, auf eine Dreiecksliebesgeschichte. Im Mittelpunkt steht dann Keira Knightley und das ist mir dann teilweise auch zu dekorativ in Szene gesetzt, wenn dann der Erste ins Krankenhaus muss und dann erwacht und ein paar Organe sind schon rausgenommen. Aber trotzdem finde ich solche Stoffe letztlich immer ganz reizvoll, weil sie ja doch in der nahen Zukunft sich vielleicht ereignen könnte und auch diesen Mut eben zu verzichten auf diese ganzen futuristischen Effekte. Der Stoff reizvoll, der Film eine kleine Enttäuschung. Ja, aber trotzdem sollte man ihn sich anschauen, weil man wird ja ansonsten in Science-Fiction-Filmen zurzeit immer so zugeballert. Und da bin ich für jeden neuen Tonfall auch immer wieder dankbar. Der nächste Film, den Sie uns vorstellen, Frau Lewicke, heißt Der Dieb des Lichts. Gedreht hat ihn Aktan Arymkubat. Das ist ein Regisseur aus Kirgisistan. Filme aus Kirgisistan, die sieht man ja nicht alle Tage. Allein das könnte ja schon ein Grund sein, den Film zu sehen. Gibt es weitere Gründe? Ja, also einmal finde ich es natürlich, wie Sie schon sagen, schön, wenn das Kino uns mitnimmt zu exotischen Schauplätzen und das ist auf alle Fälle so. Und das ist jetzt dann mal ein Film, wo man auch wirklich in den Alltag reinkommt. Das ist ein Alltag ohne Handys, ohne Internet. Das ist ja auch schon mal ganz wohltuend. Hier geht es erstmal darum, wie kriege ich überhaupt unsere Wohnzimmer hell? Und dafür ist dann eben der Titelheld zuständig. Er muss eben die Glühbirnen zum Leuchten bringen, hat immer so ein Lasso wie so ein Westerner um sich geschwungen, wo er dann auf die Strommasten mit hochkommt. Aber was ganz interessant ist, es kommt dann eben noch eine politische Komponente mit rein. Man erfährt einfach, dass der Strom eben jetzt privatisiert wurde. Und so wird der ganze Film auch zum Porträt einfach einer Gesellschaft, wo die Grundversorgung noch niemals mehr gewährleistet ist und wo dann auf einmal chinesische Investoren kommen und da was reinstecken wollen. Und gleichzeitig finde ich den Film auch aus aktuellen Anlass ganz spannend, weil Fukushima und hier unser Held hat eben so die große Utopie, Strom herzubekommen, überhaupt Energie, indem er Windräder in dieser großen Steppenlandschaft aufstellt. Da könnte man ja fast an Prometheus denken, an den Bringer des Feuers. Wir lernen da also in diesem Film eine unbekannte Welt kennen, Kirgisistan. Wir erfahren auch etwas über die politischen Verhältnisse. Bietet denn der Film auch starke cineastische Momente? Ja, das ist schön, dass dieser Film eben nicht nur so handlungsorientiert ist, sondern einfach in den Alltag eintaucht. Also man kriegt auch viel einfach mit über die Gesänge, über Traditionen und Rituale. Und dann hat er einfach einfach auch wunderbare Kinomomente. Also zum Beispiel ein Junge hat sich oben auf dem Baum, ist hochgeklettert, kommt nicht mehr runter, muss natürlich unser Held kommen. Man sieht wieder, wie der Held hochklettert, noch mit dem Jungen, wie er runterklettert. Aber man sieht die beiden zusammen auf dem Baumwipfel minutenlang sitzen und sie gucken mitten am helllichten Tag auf den Mond, der dort leuchtet am blauen Himmel. Und das ist einfach so ein schöner, verwunschener Kinomoment. Und dieser Film hat noch mehr von diesen Momenten einfach zu bieten. Der Dieb des Lichts gedreht hat ihn Aktan Arym-Kubat. Den anderen Film, den Sie uns vorgestellt haben, Alles, was wir geben mussten, von Marc Romanek. Anke Lewicke, vielen Dank.